Don Camillo und Peppone, dieser Klassiker des italienischen Kinos, ist nur ein Beispiel dafür, wie religiöse Stoffe in den 1950er Jahren im Film verarbeitet wurden. Komödiantisch zum Beispiel. Ganz anders der Monumentalfilm Die Zehn Gebote. Verfilmungen biblischer Stoffe und religiöser Themen hatten Konjunktur. Dies wurde auch im Rundfunk und im Fernsehen diskutiert. In der Sendung Das Filmstudio zum Thema Religion und Kino diskutierten im Jahr 1959 Filmexperten und Filmkritiker mit Vertretern der Kirchen und mit dem Publikum. Durch die Diskussion führte der Politikwissenschaftler, Soziologe und Publizist Eugen Kogon. Meine Damen und Herren, Sie sehen nun eine neue Folge unserer Sendung Das Filmstudio unter dem Titel Religion und Kino. Weg zur Erbauung oder Anlass zu Unbehagen. Unter der Gesprächsleitung von Professor Dr. Eugen Kogon diskutieren Geistliche, Journalisten und Filmpublikum. Zu den Gesprächspartnern gehören Hans Abich, Filmproduzent, Pfarrer Werner Hess, Monsignore Kochs, Friedrich Luft, Wilhelm Mocke und Axel Seeberg. Eine neue Folge, meine Damen und Herren, aber die letzte unseres Filmstudios. Wir haben uns dafür ein recht gewichtiges, ein reichlich schwieriges und ich möchte beinahe sagen, ein heikles Thema ausgesucht. Ob Religion im Film, im Fernsehen, in der Wochenschau, im Kino. Ein Weg zur Erbauung sei oder ein Anlass zum Unbehagen. Die Frage kann man sich wirklich stellen. Ich hätte Ihnen gerne einige Filmausschnitte gezeigt, die vielleicht den Anlass zum Unbehagen besonders deutlich gemacht hätten. Aber Sie werden wohl begreifen, dass die Filmindustrie, ich möchte sagen, nicht besonders scharf darauf ist, solche Streifen nun gerade zu bieten, die, wie man sagt, verrissen werden könnten. Wir können also nur andere Ausschnitte zeigen. Nun, ehe wir aber debattieren, möchte ich Ihnen wie gewohnt die Teilnehmer der Diskussion vorstellen. Und da darf ich mit unserem Publikum beginnen. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Und ich darf denen, die Sie hier vertreten, draußen sagen, dass ich Sie alle nicht kenne, dass ich nicht mit Ihnen vorher gesprochen habe, dass ich nicht weiß, wie lebhaft Sie sich beteiligen werden, ob Sie sich beteiligen werden und was Sie sagen werden. Ich werde mich bemühen, Sie möglichst tief in die Diskussion mit hereinzuführen und habe nur eine einzige Bitte. Seien Sie so nett und nennen Sie Ihren Namen, wenn Sie etwa die Hand gehoben haben, dass Sie eingreifen wollen in die Diskussion. Und nun zu unserem Tisch. Da ist ganz links außen Monsignore Kochs, der Vertreter der kirchlichen Hauptstelle für Bild- und Filmarbeit. Er hat das Filmreferat der Fuldaer Bischofskonferenz inne. Neben ihm Herr Hans Abich, Filmproduzent in München. Zu seinem Programm gehörten so bedeutsame Themen wie die Nachtwache und jetzt soeben Unruhige Nacht, nach der Novelle von Albrecht Goes. Dann folgt direkt zu meiner Linken Herr Axel Seeberg, Chefredakteur der Wochenzeitschrift Das Sonntagsblatt in Hamburg, herausgegeben von Landesbischof Lilje. Und nun zu meiner Rechten Herr Pfarrer Werner Hess, vielen von Ihnen wohl vertraut, der Filmreferent der evangelischen Kirche in Deutschland. Ich freue mich, Herr Pfarrer, dass Sie so nett waren, an dieser letzten Runde unseres Filmstudios teilzunehmen. Ja, müssen wir ja schon. Müssen Sie? Sie meinen, weil das Thema so verlockend aber nur ist? So. Aber Sie sind sehr fröhlich. Ja, hoffentlich darüber. Auch am Ende der Sendung noch. Auch am Ende. Dann zu seiner Rechten, Herr Wilhelm Mogge. Er ist Redakteur für Film, Funk- und Fernsehkritik der Kölnischen Rundschau in Köln. Ich begrüße Sie, Herr Mogge. Und ganz außen der rechte Flügelmann, wie gewohnt in aller filmkritischen Gewichtigkeit, Herr Friedrich Luft aus Berlin, soeben aus Schottland hier in Hamburg eingetroffen. Nun, meine Damen und Herren, wie gewohnt möchte ich in keiner Weise der Diskussion vorgreifen. Beziehen Sie, ich habe es schon angedeutet, ruhig das Fernsehen und die Wochenschau in Ihre Erörterungen mit ein. Lassen Sie uns gleich anfangen. Ich möchte gar nichts vorzeichnen. Ich beginne mit der Frage, gibt es eigentlich viele religiöse Filme? Ich war da gar nicht so informiert, aber nun habe ich mich ein wenig auf das Thema vorbereitet und siehe da, man drückte mir eine Liste in die Hand und ich lese da bloß einige Titel vor. Der Priester und das Mädchen soll demnächst erscheinen. Der Pfarrer von Pigalle, die Heilige und die Sünderin. Und dann kommen die Pfarrer noch mehr, der Pfarrer von Kirchfeld und der Pfarrer von St. Michael. Ja, der veruntreute Himmel. Gibt es noch mehr? Gibt es noch viele? Monsignore? Es gibt ein ganzes Buch über das Thema. Also denken Sie an den Abtrünnigen, Gott braucht Menschen, der Flüchtling, das Beichtgeheimnis, zwei Menschen, Jugend, Faust im Nacken, Symphonie Pastoral mit dem evangelischen Pfarrer. Faust im Nacken nennen Sie hier als religiösen Film? Weil dort ein Geistlicher an einer entscheidenden dramaturgischen Stelle eine wesentliche Rolle spielt. Das ist für mich schon sehr interessant. Wenn also ein Pfarrer in einem Film vorkommt, dann würden Sie schon geneigt sein zu sagen, es sei ein Film, Nein. der in diese Kategorie gehört? Ja, aber ich würde sagen, dann kann man doch sämtliche deutsche Produktionen nehmen, denn so wie das deutsche Reh vom Dienst in jedem Film enthalten ist, ist der deutsche Pfarrer in jedem Film enthalten. Der hat meistens katholisches Gewand an, Monsignor, vermutlich, weil man das optisch ein bisschen besser erkennen kann, wie unsere Tracht. Aber das ist ja kaum, irgendein Liebespaar findet sich immer und es geht immer in eine Kapelle und an Stellen, wo man es gar nicht vermutet, taucht immer ein Pfarrer auf, das gehört dazu, vielleicht wegen der Freigabe für stille Feiertage, ich weiß nicht warum. Vielleicht kann Herr Abig das sagen. Da wir im Gegenteil, wenn es sich ums Gewand handelt, sind sie meistens katholisch. Wenn die herzhaften Bibelworte gesprochen werden, ist es meistens die Luther-Übersetzung. Oh, die beiden Herren, die geistlichen Herren von den zwei Konfessionen kommen da aber schon in eine reizende Anfangsdebatte, muss ich sagen. Das ist die Una Sancta der Filmwirtschaft. Oh, Una Sancta der Filmwirtschaft, ja. Ja, nun, Monsignore, Sie hatten also eine ganze Reihe von Titeln genannt. Vergessen Sie nicht, die Nonnen und Schwestern im Film, so Unter Himmel lacht dazu, Schwarze Narzisse, Lied von Bernadette gehört dazu und all diese Dinge auch. Ja, nun, Herr Abich, als Produzent darf ich Sie fragen, würden Sie damit einverstanden sein, dass ich jetzt also zu der langen Titelauswahl und Verlesung den einen Titel als Überschrift wähle, Unter Himmel lacht dazu? Ich glaube nicht. Nein? Ich glaube nicht. Also wie ist das? Sie produzieren. Ich meine, die hier eben aufgezählten und nur angedeuteten Titel sind ja noch sehr lückenhaft. Also es gibt offensichtlich sehr viel mehr Filme, die vom Titel her und vom Gewand, von den Figuren und manchmal von den Requisiten darauf schließen ließen, es handele sich um den religiösen Film. Aber das müssten wir, glaube ich, sehr eingrenzen. Pfarrer sind Berufe für den Film und sie werden oft also vielleicht eine Verführung. Schärfen würde ich besser sagen. Ja? Das war aber ein scharfer Zwischenruf von Nicht-Religiöser. Ich habe nicht den Eindruck, dass das eine besonders religiöse Seite war. Wenigstens auf diese Art religiöser Filme. Wir müssen überhaupt auseinanderhalten, glaube ich, dass wo ein Pfarrer vorkommt, das ist noch kein religiöser Dagegen Film. Würde ich mich auch sehr ich glaube, wir müssen das Thema hier sehr eingrenzen und wirklich zu klären versuchen, was Religiosität im Film ist und ob es dergleichen überhaupt geben kann, was ich bezweifle. Und also was ist Religiosität im Film und kann es dergleichen überhaupt geben, lautet also nun die Fragestellung. Ja, ich würde also dann ein sehr scharfes Urteil fällen und sagen, ich glaube, es gibt in diesem Sinne überhaupt keinen religiösen Film. Es gibt ihn vielleicht nur da, wo der religiöse Mensch oder der christliche Mensch im spezifischen Sinn in einen Zwiespalt oder in Widerspalt zu der unchristlichen Umwelt kommt. Also auf dieser Ebene, dieses ewige Drama zwischen dem Glaubenden und der nichtgläubigen Umwelt, das würde ich als vielleicht einen religiösen Film bezeichnen können. Aber alles andere, was man gemeinhin als religiöse Filme bezeichnet, fällt eigentlich streng genommen dann schon gar nicht unter diese Kategorie. Da würde ich eigentlich gerne einen ersten Ausschnitt zeigen. Möglicherweise verdeutlicht er die Thematik nun so, wie Sie sie, Herr Pfarrer Hess, präsentiert haben. Einen Ausschnitt aus dem Film Die Nachtwache, der ja den allermeisten bekannt ist. Er ist ein Film der unmittelbaren Nachkriegszeit. ganz schnell und ganz leise. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Cornelius. Gute Nacht, Mücke. Schlaf dich. Komm her, ich mach dich hinten auf. Eins, zwei, so. Ein Bethoffene? Mhm. Wir singen dieses Lied eigentlich jeden Abend. Sie kennen es, nicht? Doch, ich kenne es. Weil Sie nicht mitgesungen haben. Das kann man doch nicht mehr so singen. Das ist doch ein Gebet, nicht wahr? Ja. Und? Ich kann nicht beten. Sollen Sie jetzt erschrecken, wenn ich Ihnen etwas sage? Nein. Ich habe Sie neulich bei der Taufe gesehen, wie Sie die Hände auf die kleinen Köpfe legten. Und eben haben Sie gesungen, dies Kind soll unverletzt sein. Und? Und ich habe mich gefragt, glaubt er das? Glaubt dieser Mann das wirklich? Ja. Sie haben ein Kind. Wirklich ein liebes, gesundes Kind. Aber viele haben es doch nicht mehr. Viele haben es doch verloren in den letzten Jahren. Und zwar oft auf ganz schreckliche Weise. Kann man von diesen Menschen noch verlangen, dass sie an einen Gott glauben? Barmherzig, geduldig und von großer Güte. Glauben Sie wirklich an ihn? Ja, Cornelia. Trotz allem, was Sie erlebt und erfahren haben. Wenn Gott von uns Menschen zu begreifen wäre, wie armselig wäre das. Aber etwas nicht verstehen können und trotzdem glauben, dass es gut ist, weil es von ihm kommt. Ich habe mein Kind verloren. Wissen Sie, was das heißt? Das ist so grauenhaft, dass man gar nicht darüber sprechen kann. Man steht da und möchte helfen. Und kann nicht. Man wird fast verrückt, wenn so Sinnloses geschieht. Es geschieht nichts Sinnloses. Wo denn? Wo ist denn da ein Sinn? Gott weiß, was er tut. Wie sicher Sie sind. Haben Sie niemals Angst? Haben Sie niemals Angst, dass Sie sich belügen könnten? Aus Pflicht? Oder aus Schwäche, um irgendeinen Trost zu haben? Aus einer Lüge kann man nicht leben. Und eine Lüge kann einem nicht helfen, wenn es ernst wird. Wenn es einmal ernst wird, nicht. Nun, und ich wende mich zuerst einmal an unsere Freunde aus dem Publikum. Ist die Frage dieser jungen Ärztin an den verwitweten evangelischen Pastor ein Thema der Art, wie es Pfarrer Hess nun vorhin angedeutet hat? Ein Thema, das im Film erörtert werden kann, dargestellt, das den Mittelpunkt eines Films bilden kann. Ist jedermann dieser Auffassung? Stimmt das? Nehmen wir das? Passt uns das? Ist das auch für Leute, die nicht gläubig sind? Ja, Sie werden zumindest nachdenklich. Sie werden nachdenklich. Pfarrer Hess? Ja, ich glaube, bei diesem Film kann man nicht davon absehen, wann er eigentlich gedreht worden ist. Er ist 49 gedreht worden und er kam, das ist ein Glücksfall, den man nicht konstruieren kann, einer Frage entgegen, die damals in vielen Menschenherzen war. Es war die Nachkriegszeit, die ersten Jahre nach dem Krieg, und die Frage nach dem lieben Gott war eine Frage, die in vielen Herzen damals sehr deutlich lebte. Und auf die dieser Film in seiner Weise eine Antwort geben wollte. Ich glaube also, in dem Sinne würde das auch nach meiner Definition zu einem religiösen Film gehören. Aber alle anderen Dinge sind sehr viel weiter und schwieriger zu fassen. Ich weiß nicht, wie Herr Mogge als Kritiker darüber denken würde. Also natürlich ist es ein religiöses Gespräch gewesen, dem wir da eben beigewohnt haben. Aber ich glaube nicht, dass man von dieser Szene aus, von diesem Gespräch aus, den Beweis führen kann, dass es hier um einen religiösen Film handelt. Nicht, das könnte ja aufgesetzt sein, aufgepappt sein, nicht wahr? Nicht? Ich glaube, der Wert dieses Films, gerade dieses Films, liegt an einem ganz anderen Punkt, nämlich auch zu verstehen aus der Entstehungszeit, dass nämlich uns unmittelbar nach dem Krieg, ausgelöst durch den Krieg und durch die vorhergehende, durch die Zeit vorher unter den Nazis, dass ihr Gespräch zwischen den Konfessionen außerordentlich wichtig war und als eine entscheidende Frage, eine Existenzfrage unseres Volkes erschien. Und ich glaube, von daher sollte man den Beweis führen und vielleicht auch führen können, ob es sich hier bei der Nachtwache wirklich um einen Film mit religiöser Thematik gehandelt hat. Aber das Gespräch zwischen den Konfessionen in einer bestimmten geschichtlichen Situation eines Volkes scheint mir doch zur religiösen Problematik zu gehören. Zweifellos, ja. Die ihnen also allen durchaus berechtigt erscheint. Die Gefahr sehe ich ja eigentlich darin, dass man den lieben Gott oder alle Thematik, die daraus abgeleitet werden kann, zum Gegenstand einer gewissen, ich möchte nur einmal sagen, religiösen und kirchlichen Propaganda macht. Das ist ein sehr hartes Wort, das ich hier ausspreche. Aber das scheint mir doch also das Unbehagen bei vielen hervorzurufen. Ohne Zweifel, bei mir zum Beispiel, wenn ein Film von vornherein mir andeutet, er hat religiöses Gepräge, so habe ich dieses Unbehagen sofort. Und ich habe ein ganz starkes Unbehagen und geradezu einen Widerwillen, wenn ich im Film Menschen beten sehe oder wenn ich im Film Dinge dargestellt sehe, die ich im Neuen oder Alten Testament aufgeschrieben finde und die mir als nicht verfilmbar erscheinen. Vielleicht bin ich da besonders allergisch, aber ich glaube, wenn man sich mit Gott auseinandersetzen will, geht man nicht zufällig ins Kino und sieht dann zufällig Herrn Hans Nielsen und Frau Luise Ulrich in einer Rolle, sondern man geht aus ganz anderen Zwecken ins Kino. Und der Nebengeschmack der Propaganda, den Herr Professor Kogon eben erwähnt hat, ist dabei auch immer ein wenig lästig. Ich weiß, es gibt einen Teil der propagandistischen Christenheit, der Heilsarmee beispielsweise, die durchaus die Devise hat, man soll ebenso gut und ebenso attraktiv singen können wie der Teufel, um die Menschen zu Gott zu überreden. Etwas, dem ich nicht ganz beistimme und das mir hierbei einfällt bei dieser Art religiöser Filme. Ich spreche jetzt nicht nur von der Nachtwache. Hier haben sich aber so viele, Sie entschuldigen Sie, Herr Sieberg, einen Moment, es haben sich so viele aus dem Publikum gemeldet, ich bin so froh darüber. Darf ich Sie zuerst bitten? Wenn Sie netterweise, einen kleinen Moment, netterweise noch Ihren Namen nennen würden. Tetmeier, Herr Tetmeier, bitte. Ja, ich sehe nicht ein, weshalb nun gleich in einem Film, wo so ein gewichtiges Thema wie eben angeschlagen wird, das gleich eine Propaganda für die Kirche sein soll, dann müsste ja jedes Thema, das ein Film behandelt, zugleich eine Propaganda für diese Sache sein. In dem idealen Sinne der Heilsarmee etwa, würden Sie das nicht akzeptieren? Gibt es nicht auch eine Propaganda ohne den Nebenklang? Ich wollte nur die Gefahrenlinie bezeichnen. Ja, aber weshalb soll nicht auch der Film sich solcher Themen bedienen? Und weshalb Unbehagen? Wenn es mir nicht behagt, gehe ich nicht hin. Es gibt so und so viele andere Filme, deren Thematik mir Unbehagen verursacht. Da gehe ich gar nicht hinein. Aber der Film soll doch genau wie das Theater meinetwegen, denken Sie an Barlachs Sündflut, denken Sie an Paul Claudels Tobias und Sarah, weshalb soll nicht ein modernes Kunstmittel auch solche Themen angreifen? Das ist also durchaus legitim Ihrer Ansicht nach. Sie hatten sich noch gemeldet. Ich möchte an Herrn Luft eine Frage stellen. Wächst Ihr Unbehagen, von dem Sie gesprochen haben, mit dem Augenblick, wo die Kamera oder die, also ganz egal, ob das die Film- oder die Fernsehkamera ist, über eine, ich möchte es die Schwelle am Ende der Sitzreihe in der Kirche nennen, drüber fährt und in einen gewissen Ritusbereich eindringt. Wächst also das rein Sakrale. Das heißt, das rein durchaus, Sakrale. Es wächst genau in dem Augenblick. Und da habe ich meine Bedenken und da bin ich vielleicht überempfindlich, aber ich glaube, es gibt da Dinge, die man mit der Kamera nicht anrühren darf. Man darf keinen sterbenden Menschen, keinen toten Menschen, keinen betenden Menschen und keinen Menschen in der Ausübung seines Gottesdienstes zeigen. Und viele Filme zeigen mir das und das sehe ich nicht gern aus einer gewissen Scheu. Und da beginnt bei mir persönlich auch das Unbehagen. Da beginnt auch bei Ihnen das Unbehagen. Nun würde ich noch gerne Ihren Namen wenigstens nachträglich hören. Herr? Paperez. Fein. Sie hatten sich gemeldet? Ja, bitte. Ihren Namen bitte. Kaiser. Herr Kaiser. Oh, das ist deutlich. Ich lese sehr oft mal eine Kritik von Herrn Friedrich Luft und deswegen bin ich etwas beklommen jetzt auf seine Aussage. Bitte haben Sie keine Hemmungen, die Filmleute haben auch. Hauen Sie rein, Gott wird die Seinigen erkennen. Ich möchte aber doch einmal sagen, Herr Luft nahm eben Anstoß an ein Gebet. Ich nehme nochmal das Beispiel von der Nachtwache, was wir eben einmal gesehen haben. Man muss ja nun einmal wohl sagen, dass das Gebet doch im Grunde genommen etwas mit der Wahrheit zu tun hat. Und zwar, ich möchte es jetzt einmal so sagen, mit der Wahrheit von Gott. Und wenn diese Dinge jetzt dargestellt werden vom Film, vom Theater, dann würde ich da gar keine Kritik einsetzen an dem eigentlichen Geschehen, sondern ich würde mich jedes Mal nur fragen, sind diese Dinge mit dem nötigen Takt und mit der nötigen Würde, die diese Dinge einmal verlangen, dargestellt worden? Zurück auf diesen Film würde ich sagen, hier sind sie es. Und gibt es Ihrer Meinung nach Dinge, die auch mit dem schonendsten Takt gar nicht dargestellt werden können? Ja. Um die Frage von Herrn Luft noch zuzuspitzen. Da würde ich Herrn Luft sagen, da stimme ich mit überein, dass ich einen Toten, einen Sterbenden nicht filmen würde. Man könnte diese Dinge noch erweitern, selbstverständlich. Nun hatte sich einer der berühmten Herren im schwarzen Rock gemeldet aus dem Publikum. Darf Raudisch. Ich bitten, ob der? Raudisch. Ja, Herr Pfarrer Raudisch. Ich wollte gerne auf einen Punkt zurückkommen, gerade wo wir von der Nachtwache sprechen. Damals, als die Nachtwache gegeben wurde, haben wir, besonders auch als Pastoren, erlebt, dass doch dieser Film Anregung gewesen ist zu großen religiösen Gesprächen. Und zwar hat er doch wohl irgendwo, ich möchte sagen, einen Lebensnerv getroffen. Und da, wo ein Film einen Lebensnerv trifft, gibt es auch eine sehr starke, auch eine echte Resonanz im Publikum. Zwei Fragen wurden ja damals angeschnitten. Das ist die Frage der Erstellung der Konfessionen zueinander und auch die Frage nach dem Wesen des Leides. Und ich habe selbst in meiner Pfarrei in Bergedorf zusammen mit meinem dortigen evangelischen Amtsbruder eine Diskussion angeregt. Und wir haben damals in einem großen Saale etwa 500 Leute dort gehabt, die sehr gerne gekommen sind, um nun dieses Gespräch zwischen uns Geistlichen dann anzuhören und dann auch mit, ähnlich wie wir es jetzt hier heute tun, da einzugreifen. Und ich muss doch sagen, dass ich von dieser damaligen Diskussion her doch so viel auch positiv zu diesem Film sagen möchte, dass er doch sehr stark aufgerührt hat und auch religiöse Probleme dargestellt, irgendwie getroffen hat. Ob er sie immer richtig dargestellt hat, ist eine andere Frage. Aber dass irgendwo Lebendiges, auch religiös Lebendiges, angeschnitten und getroffen worden ist, das meine ich, das müsste man doch nur sagen. Die Berechtigung leiten Sie hier also doch von der positiven Wirkung ab, ja, die ein solcher Film erzielen kann. Es hatte sich noch ein Herr hoch oben gemeldet. Ich hoffe beinahe, dass Sie ein Jakobiner sind, weil Sie auf dem Berge sitzen. Nein? Nein? Oh, also auch ein Kirchlicher auf dem Berge. So. Ihren Namen bitte. Franzo. Ich möchte auch sagen, dass es ein darstellerisches Problem ist, das Ganze. Neulich machte das Fernsehen die Begnadete Angst. Und da war man von überrascht, dass zwei so gute Darstellerinnen wie Frau Köckelmann und Frau Ehre überhaupt nicht ankamen. Man merkte, hier setzt das Darstellerische aus, hier fängt irgendwie der Glaube an. Und man merkte, diese beiden großartigen Darstellerinnen auf der Bühne haben nicht den geringsten Kontakt zu Glaubensfragen. Und da setzt es aus. Die Dame. Es wurde schwarz. Bitte sehr. Es wurde kürzlich im Fernsehen gegen die Kraft und die Herrlichkeit. Und das war ausgezeichnet. Ja, das ist wohl ein existenziell religiöser Film. Und da hatte man das Film, was Sie eben sagten, der Schauspieler hatte ein Kontakt zum Glauben. Und das ist auch die Voraussetzung bei allen Filmen, wenn wir Glaubensfragen anschneiden. Energisch winkt Herr Pfarrer Hess ab. Ich muss aber nun Herrn Seeberg das Wort geben, der sich früher gemeldet hatte. Wir kehren zum Tisch einen Moment zurück. Ich möchte der Herr, der kein Jakobiner war, zu dem nur etwas sagen. Ich vermisse überhaupt die kämpferischen Heiden in unserem Kreise. Herr Luft macht ja leise Ansätze, aber... Das Entscheidende scheint mir doch das zu sein, ich glaube, da kann man von Herrn Luft schon ansetzen. Lässt sich das eigentlich Zentrale des religiösen Erlebens, das Verhältnis des Menschen zu Gott, überhaupt darstellerisch darstellen? Setzt da nicht im Grunde genommen die Möglichkeit des Films aus? Gewiss, man kann sagen, es gibt große Künstler, die das darstellen. Denken Sie an Grünwald, denken Sie an Greco oder was immer sei. Aber kann das der Film normalerweise machen? Sollte der religiöse Film nicht im Grunde genommen etwas bescheiden sein? Ich glaube, ich stimme Ihnen da etwas zu. Danke. Monsignore? Sie gehen hier bei dieser Frage immer auf das ganz zentrale religiöse Problem ein. Nun handelt es sich ja um die Frage Religion im Kino. Die Situation des Kinos muss dabei berücksichtigt werden. Da hat man doch immer in der ganzen Filmgeschichte gefunden, dass man solche religiösen Themen aufgriff anhand großer geschichtlicher Dinge, also große Romane. Ich denke an die vielfachen Verfilmungen von Ben-Hur, Quo Vadis, Fabiola, an Golgatha. Jeanne d'Arc ist 5-mal verfilmt worden. Die erste Legion, Franz von Assisi und so weiter. Und außerdem ist noch weiter die Frage zu stellen, ich möchte mal fragen, gibt es nicht die Berechtigung eines religiösen, sagen wir mal, Lehr- und Dokumentarfilms? Gibt es nicht die Berechtigung einfach der Selbstdarstellung der Kirche? Wobei also keine Filmhandlung, keine Filmhandlung, kein Kunstwerk? Die 10 Gebote etwa. Die 10 Gebote etwa, das ist ein sehr gutes Thema. Das wollen wir mal ausklammern, ich glaube, da sehr kommen wir noch weitlich drauf nachher. Nein, ich meine, in beiden Mitteln und wie das nun, da möchte ich Herrn Luft fragen, ist Ihr Unbehagen, bezieht sich das auf das Was überhaupt, auf die Tatsache, dass vielleicht die Kamera zu tief in den religiösen Raum hineinguckt, oder bezieht sich das nicht vielmehr auf das, wie es gemacht wird? Unbedingt auf das Letztere. Ich habe Filme gesehen, in denen Bing Crosby ein schwarzes Gewand trug und Fußball spielte und ein lieber Mann war und uns damit zu beweisen suchte, dass der liebe Gott auch ein lieber, guter Mann ist. Ich habe einen Film gesehen mit der Anna Magnani, die ich sonst doch in sehr kräftigen und ich möchte fast sagen sinnlichen, erotischen, sexuell geladenen Rollen gesehen habe, wo ich sie plötzlich als Nonne erkennen musste und sehen musste. Und ich werde in solchen Zusammenhängen nie los das Gefühl, hier wird nicht vom Produzenten auf ein religiöses Gefühl gezielt, sondern hier wird eine religiöse Sentimentalität aus Geschäftsgründen angesprochen. Und darum werde ich wieder an diesem Punkt sauer. Herr Pfarrer Hess? Ja, also Herr Luft, da würde ich Ihnen völlig zustimmen. Ich glaube, es würde etwas weiterführen in unserer Diskussion, wenn wir einmal überlegten, ob es Filme gibt, die also eine religiöse Tendenz haben, die also etwas auslösen und bewirken wollen. Wir haben jetzt bei der Nachtwache davon gesprochen, hier ist ein Film, in dem ein Gegenstand, ein Verhältnis dargestellt wird. Dagegen ist ganz sicher nichts einzuwenden. In dem Moment, wenn ich gezwungen werde, im Publikum durch das Gesetz der innerlichen Gleichsetzung mit dem Filmhelden einen Glaubensakt zu vollziehen, den ich normalerweise nicht vollziehen möchte, würde ich allerdings von Propagandafilmen sprechen, von einem christlichen Propagandafilm. Und dafür gibt es allerdings eine ganze Menge von Beispielen, wo man das Gefühl hat, hier will aus besten Absichten eine Produktion den Menschen des 20. Jahrhunderts mit den Mitteln des Films bekehren. Herr Pfarrer Hess, Sie geben mir wieder einmal das Stichwort. Darf ich da einen zweiten Ausschnitt einmal zeigen und dann fragen, ob Sie das als richtig empfinden? Das ist eine Szene aus dem Film Alle Sehnsucht dieser Welt. Der Titel führt ein wenig irre. Es ist ein Lustspiel. Also Papa, versuch bitte zu verstehen, was ich dir jetzt sage. Entschuldige. Soll ich bleiben? Gehen? Was soll ich? Setz dich. Sehr wohl, gerne, Frau. Der junge Ehemann. Noch nicht verheiratet. Papa, ich bitte dich sehr, versuch das zu verstehen, was ich dir jetzt sagen möchte. Es ist nicht leicht, es zu sagen. Ich kann nicht plötzlich Katholikin werden, nur weil du es gerne möchtest. Es wäre nicht richtig, weder für mich noch für die Kirche. Du hast mich von etwas gefragt, Papa. Du hast gesagt, möchtest du Gott nicht in deinem Hause haben? Oh ja, ich will Gott in meinem Hause haben und ich möchte ihn für mein Kind haben. Aber es hat Jahre gedauert, bis ich so geworden bin, wie ich nun bin. Gleichgültig, was ich geworden bin. Ich kann mich nicht über Nacht ändern. Magst du nicht den Papst? Natürlich mag ich den Papst. Es ist etwas anderes. Ich meine, man kann nicht seine Weltanschauung wechseln, so wie man die Zigarettenmarke wechselt, die man raucht. Das braucht Zeit. Man muss darüber nachdenken. Es ist ein großer Schritt. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Bald kommt euer Kind zur Welt und ihr seid nicht verheiratet. Ach, die kirchliche Trauung. Pater Gondolfo sagt, das ließ sich machen. Hm? Eine Trauung in der Kirche? Eine stille Trauung im Pfarrhaus, ja? Großartig. Also gehen wir. Na, wohin denn? Ihr beide wollt doch heiraten, nicht wahr? Da muss ich schon meinen Mann fragen. Na, Junge? Moment mal, Emily. Eine Trauung in der Kirche ist ein Sakrament. Man muss dazu vorbereitet sein. Ich meine, ich müsste zur Beichte gehen. Nein. Ja, geh mal ruhig zur Beichte, mein Junge. Du hast es nötig. So viel Ärger, wie du allen Leuten machst. Geh nur ruhig zur Beichte. Schon als Kind war er so bockig. Was meinst du, wie ich hinterher sein musste, dass er sonntags in die Kirche ging? Oh, Mamma mia. Ich hatte es wirklich nicht leicht mit ihm. Ne? Nun, das spielt in dem Milieu von italienischen Einwanderern. Was meinen Sie dazu? Bitte, Herr Mogge. Zunächst mal muss man jetzt eingrenzend sagen, dass diese Szene für sich genommen hat natürlich ein viel größeres Schwergewicht, als wenn es im ganzen Film dann läuft. Nicht? Ohne Zweifel. Und man muss dazu natürlich noch eine Menge mehr wissen. Man muss, also was Herr Kogunsch bereits sagte, nicht wahr, es ist das Milieu italienischer Einwanderer in Amerika. Es ist ein sehr urwüchsiger, prachtvoller, aber etwas schmalspuriger Katholizismus, der dort vertreten wird. Und wenn es so kommt, wie es jetzt hier gestanden vor uns abgelaufen ist, ist es natürlich furchtbar hart. Nicht? Furchtbar hart? Ja. Und man kann es das furchtbar hart? Ja, also jetzt unter dem Gesichtspunkt der Propaganda. Es knallt jetzt, nicht wahr? Ne? Es knallt. Ja. Sie hatten sich gemeldet. Nichts im Funk. Bitte, wenn Sie so nett wären, Ihren Namen zu nennen. Adler. Herr Adler. Ich habe nur eine Frage. Ist der Film nicht dafür da, das Leben so zu zeigen, wie es tatsächlich ist? Egal, ob es sich hier um Kirche oder um sonstige Dinge, um Theater, um Film oder um Zirkus oder was weiß ich handelt. Ja, der Film soll doch das Leben wiedergeben, wie es tatsächlich ist. Also meinetwegen auch mal mit Kirche und mal so hart, wie es gerade eben gesagt worden ist. Sie wünschen also unter Umständen auch eine gewisse Schocktherapie, warum eine Präsentation nicht? Mit harten Fakten, meine, die da sein. Warum soll der Film das Leben nicht so bringen, wie es tatsächlich ist? Herr Mogge möchte Ihnen anscheinend widersprechen. Nein, nicht widersprechen, sondern ich möchte jetzt das etwas genauer sagen, was ich eben gesagt habe. Ich sage an sich zu diesem Film, zu dem ganzen Film, sage ich aus vollem Herzen und ja. Die Szene, das möchte ich wiederholen, die Szene für sich hat ein Schwergewicht, die sie im Film nicht hat. Nicht? Das muss hierbei, glaube ich, sehr deutlich berücksichtigt werden. Wir wollten ja auch nur zur Diskussion beitragen, die Thematik hier besonders akzentuieren, Herr Abich. Herr Kogon, ich kann im Widerspruch zu Herrn Morgan nur sagen, wenn ich diese Szene allein beurteile und nicht vom Film rede, ist sie ein Exempel dafür, es kann im Kino über alles geredet werden. Sie hat für mich gar keine Härte. Es wird ein sehr entscheidendes Problem im Plauderton auf den Tisch gelegt und im Familienkreise ausgehandelt. An der Stelle, glaube ich, kann kein Ärgernis sein. Die Frage Bibel oder Leben, wo also der Zielgegenstand eines Films sein sollte, das ist für uns alle klar. Er muss dem Leben nahestehen und er sollte keine Abziehbilder aus der Bibelwelt produzieren wollen. Aber damit sind wir bei Cecil DeMille. Ja. Bei den 10 Geboten. Richtig, darauf wird man sicher hier kommen müssen. Ja, tun wir es jetzt. Sicher. Ich möchte doch vorher noch etwas dazu bitte sagen. Sehr, bitte sehr. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir sitzen hier zusammen, sprechen über Möglichkeiten und Grenzen des religiösen Films, über unser Behagen oder Unbehagen und sind sehr dabei zu sagen, eigentlich müssen wir ihn von der Kategorie her sehr einschränken. Wichtiger scheint mir aber zu sein, es gibt die religiöse Möglichkeit im Kinoerlebnis. Und da sich der Film dem Menschen genähert hat, eigentlich in allen Kategorien seines persönlichen Haushalts, wäre es orthodox in jeder Weise von uns, zu sagen, die Kategorie religiöser Film können wir der oder der Sache nicht zubilden. Unter orthodox verstehen Sie ja eng. So, ja. Die das Könnerschaft, es war nicht konfessionell, die Könnerschaft des Filmgestaltens und des Weglassens, das ist das Entscheidende. Und Herr Luft würde gar keinen Anlass haben, sich unbehaglich zu fühlen, wenn der sogenannte religiöse Film immer derjenige wäre, der gleichzeitig auch gelingt. Ohne ich Zweifel. Glaube. Und der religiöse Film hat es sehr viel schwerer als jeder andere, weil sofort die ästhetischen Maßstäbe, die höchsten sein müssen, die anwendbar überhaupt sind. Jeder kleine Tanzfilm, jedes Lustspiel kann mittelgut, mäßig oder ganz gut und nicht sehr gut sein. Aber jeder Film, der sich mit religiösen Dingen befasst, muss so gemacht sein, dass er tatsächlich ausgezeichnet ist und allen ästhetischen Maßstäben entspricht. Nun, ich lasse nicht locker. Ich bleibe also bei den 10 Geboten von Cecil DeMille. Ja, also ich möchte doch also zunächst sagen, dass ich etwas nervös werde, wenn Herr Abich so ohne weiteres sagt, also im Kino kann also der religiöse Erlebniseindruck vermittelt werden. Das ist ein heikel Ding, Herr Abich. Ich möchte also davon ausdrücklich jene wunderbaren frühchristlichen Monsterfilme, eben auch De Mille in der Frühzeit, unterschieden wissen, die ja eine Menge mitbringen, nicht? Eine saftige Orgie in der römischen Villa, damit fängt's an. Dann kann man jeder Form des Sadismus frönen, indem man diese Christen von den Löwen zerknabbern lässt. Und der Schluss endet mit einem wunderbaren Choral, in dem man hinauszieht. Ich würde also ausdrücklich sagen, dies sind keine religiösen Filme. In dem, was, obwohl es landläufig so angepriesen wird. Ich sehe sie mir fast nicht an, ich kann da gar nicht. Ja, Sie sind glücklich, Sie produzieren ja. Und, Aber das Problem ist am modernen Film ja mindestens so heikel vorhanden. Und ich glaube nicht, dass wir, also reden wir im Moment von der Produktion, diesen, zu ängstlich diesen Bezirk ausnehmen sollten. Aber Sie haben alle das Recht, die Kritiker, das Publikum, die Kirche das Recht, zu sagen, ihr seid da auf einem falschen Wege. Monsignore? Ja, ich darf auf ein interessantes Phänomen hinweisen, das ich, Herr Luft kennt sicher auch aus den internationalen, aus dem internationalen Leben, aus dem Filmfestspiel und so weiter. Das ist die Tatsache, dass wir in Deutschland in dieser Beziehung also fast die strengsten Leute auf der ganzen Erde sind und eine Ausnahmestellung hier wirklich haben. Gott Dank, ja. Also, Gott Dank, sagt einer. Und, Gott Dank, das ist also eine puritanische Position und Sie sind froh darüber. Ich bin froh darüber, also man kann sich auch sagen, normalerweise nicht das Katholische, nicht das Stil des Katholischen. Das ist eine besondere Aufgabe, die wir hier vielleicht haben, aber bitte begucken Sie sich den Stil des Fernsehens auch bei religiösen Darstellungen etwa in Frankreich, in Italien, in Spanien und so weiter. Betrachten Sie, wie weit dort die Debatte gekommen ist, inwieweit man einen Gottesdienst selbst live im Fernsehen überträgt. Beschauen Sie sich die Filme, die von dort her kommen. Auf der Weltausstellung in Brüssel zum Beispiel wurden von einem kanadischen Geistlichen gedrehte Filme vorgeführt über die Geheimnisse des Rosenkranzes. Es waren also halbstündige Filme, alle 15 Geheimnisse wurden also im Laufe einer Woche je zwei pro Tag gezeigt. Und der Eindruck, ich habe leider selber keine sehen können davon, aber sehr viele Leute gesprochen, die sie sahen, die Deutschen kamen meistens wieder und sagten, also ich meine so nicht ganz so scharf wie das Wort Himbeerlimonade, nicht wahr, in Farbfilm und sonst wie, historische Szenen und zugleich die andere Hälfte der Leute, die sie gesehen haben, die sagten, Tatsache war, dass insbesondere durch die Ansprache des Geistlichen zuerst und dann durch den Film die Menschen, die sie sahen, mit großer Befriedigung rausgekommen sind und sie sagten, wir haben wirklich eine religiöse Anregung erhalten, wir können uns jetzt besser vorstellen, wie mag das damals im Heiligen Lande gewesen sein. Das ist ein genuines Mittel, um Dinge darzutun und darzustellen, die sonst, na sagen wir mal so, Film kann Religionsunterrichtsmittel für Erwachsene sein, so wie die Schultafel in der Klasse steht. Und so, weil Sie verstehen, also wie das eigentlich gemeint ist. Nur wir Deutsche haben dafür einen anderen ganz besonders scharfe Auffassung. Genau Pfarrer wie Hess. Wir wahrscheinlich Don Camillo und Peppone, diese Filmserie, wo ja auch ein Pfarrer eine Hauptrolle und eine komische Hauptrolle, Fernandel spielte ihn ja damals, solche Filme würden wir wahrscheinlich hier in Deutschland gar nicht herstellen können. Und Sie meinen, man muss verstehen, dass an Ort und Stelle der Pfarrer eine ganz andere Ordnung in der Gemeinschaft hat als hier bei uns. Pfarrer Hess. Also so weit würde ich mitgehen, aber ich glaube, es gibt einen Punkt, wo wir uns dann sehr rasch unterscheiden würden. Das ist die Frage des Wunders. Sehr viele dieser Filme enthalten doch das Wunder als den unmittelbaren Beweis der Gegenwart Gottes. Also hier können wir nun wirklich von den 10 Geboten sprechen, weil das ja ganz stark ist, sowohl die Dornbusch-Geschichte wie diese merkwürdige Vermittlung der Gebote im Schweißbrennerverfahren, würde ich also sagen. Nicht wahr, dieser Blitz, der da in die Felsen hinein grübelt und dann jedes Mal nun, man hat mir versichert, das sind die uraramäischen Buchstaben. Ich habe nur gesagt, so genau wollten wir es gar nicht wissen. Diese unmittelbare dokumentare Form, die das Wunder hier im Kino enthält, wobei man jeden Kinotrick auswendig kennt und weiß, wie billig das die Filmleute haben, Wunder zu fabrizieren, scheint mir eine Entwertung des Wunders, des Glaubens und der Kirche überhaupt. Da gibt es nun wieder ein Beispiel von meiner Seite, und zwar aus einem französischen Film. Er spielt im Milieu griechischer Flüchtlinge und der Pope des Dorfes weist diese, oder Bürgermeister auch, diese Flüchtlinge, die draußen auf einem unfruchtbaren Gelände lagern, ab Aber der Pope der Flüchtlinge bittet nun den Darsteller eines Passionsspiels, den Darsteller Jesu Christi, er möge für die Flüchtlinge eintreten. Und eine solche Szene können wir nun sehen in dem Film Der Mann, der sterben muss. Da tritt also dieser Christusdarsteller, der stottert, auf. Was willst du denn sagen? Du musst über Jesus sprechen. Ja, ja, Vater, das will ich. Ausgezeichnet. Der Himmel gebe es dir ein. An. Meine Freunde. Ganz ruhig stottern, macht nichts. Fang an! Meine Freunde aus dem Dorf. Meine Freunde aus dem Dorf. Hä? Was geschieht denn hier? Hört doch! Ich kann reden! Ich spreche! Gott gibt mir zu reden! Ich kann sprechen! Das ist doch ein Wunder, spricht ganz frei. Das ist ein Wunder. Ein Wunder. Hört mich an. Eben sah ich ein kleines Mädchen sterben. Da oben auf dem Sarakina. Ein ganz kleines Mädchen. Sie ist vor Hunger gestorben. Die sterben nicht vor Hunger. Das ist die Cholera. Und du wirst uns doch alle anstecken. Es ist keine Cholera, ich schwör's euch. Ich hab's gesehen. Fragt Janakos und Kostandis. Sie waren mit dabei. Es ist keine Cholera, ich weiß es. Sehr gut. Sie sterben vor Hunger. Und ihr seid wohlgenährt und guter Dinge. Gott sei Dank. Aber... Hey, hör damit auf. Wir haben ihnen helfen wollen. Das wisst ihr genau, ihr wart alle dabei. Aber die wollen ja unsere Hilfe gar nicht. Die wollen nur unsere Äcker. Nein, nur Brachland. Land, das niemand von Nutzen ist. Keine von euch. Nolios und all ihr anderen auch. Ich warne euch. Wehe den Ehrgeizigen, die unter dem Vorwand der Gerechtigkeit die göttliche Ordnung stören. Vergesst es niemals. Gott selber hat die Güter dieser Welt gerecht verteilt. Und seinen Willen achten wir. Er schafft Reiche, er schafft Arme. Nein, das ist nicht wahr. Der will uns einreden, es sei Gottes Wille, wenn sie verhungern. Wie kannst du's wagen, du? Lass ihn doch reden. Er soll weiterreden. Ich habe alles gesagt. Sie leiden Hunger. Und nachts leiden sie Kälte. Wir müssen ihnen helfen. Ja, ich gebe ein Drittel meiner Ernte. Wer nichts gibt, ist ein Schuft. Ja, ihr habt recht. Wir kriegen die zwei Schafe. Ich gebe ihnen mehr. Ja, wir müssen ihnen helfen. Ja, nun genau betrachtet, handelt es sich hier ja, wenn ich recht sehe, um ein Beispiel von Sozialkritik, und zwar einer sehr scharfen. Die Kirche, die offizielle Kirche wird hier in einen Gegensatz gestellt, nicht wahr, zu Wünschen von Flüchtlingen und zu berechtigten Forderungen von Flüchtlingen. Allerdings geschieht es auf dem Wege eines Ereignisses, das hier als Wunder angesehen wird, dass der Christusdarsteller widersprechen kann, und es soll dann ein Wunder der Verwandlung sich sozusagen vollziehen. Es ist nicht genau das, was ich vorhin gemeint habe, und daher scheint es mir richtig, wenn wir ein ganz klares Beispiel von einem Wunder einmal sehen in einem Film, das wäre aus dem spanischen Film Marcelino, von dem Jungen, die Geschichte von dem Jungen, der in einem Kloster aufwächst und mit dem Kruzifixus völlig vertraut ist. Vielleicht können wir diesen Ausschnitt jetzt einmal sehen. Manuel, sag mir, wenn du jemanden umhörst. Beweg dich nicht. Warte, ich komme gleich wieder. Vater Griesbrei, Vater Griesbrei, hier kriegt er ein ganz großer Skorpion. Marcellino, wo bist du? Marcellino! Es ist nur Brot, weißt du? Aber ich habe so schnell nichts anderes gefunden. Schönes. Nun, Herr Seeberg, was meinen Sie? Ja, das Problem des Wunders stellt sich hier natürlich auch wieder. Und ich bin überzeugt, es werden sehr viele von der Szene, die Sie eben gesehen haben, sehr beeindruckt gewesen sein. Mhm. Und ich muss trotzdem freimütig gestehen, dass auch mir hier wieder das kleine Unbehagen kommt. Und ich weiß nicht recht, ob die Wunder, von denen zuerst Herr Pfarrer Hess sprach, als er über den Film Die Zehn Gebote sprach, nicht beinahe, nun würde ich sagen, erträglicher sind, als das, was man hier gesehen hat. Das ist vielleicht sehr hart, was ich da sage. Herr Mogge? Im Gegensatz zu meinem Vorredner bin ich Katholik, also angeblich wundersüchtiger als Protestanten, nicht wahr? Nicht? Aber ich habe nicht nur das kleine Unbehagen gekriegt, ich habe das große Unbehagen bekommen, nicht wahr? Nicht? Und obwohl ich noch dazu sagen muss, das ist nicht mal die schlimmste Szene in diesem Film, es gibt schlimmere, nicht wahr? Aber hier ist doch der Beweis erbracht, nicht wahr, dass dieser Film und dass der Film überhaupt häufig seine Grenzen überschreitet, dass er Dinge auf die Leinwand bringt, nicht wahr, die einfach nicht verfilmbar sind. Ein Wunder lässt sich nicht fotografieren, genauso wenig wie sich der liebe Gott fotografieren lässt. Sie meinen, weil es hier artifiziell nachvollzogen werden muss, aber in der Schwierigkeit ist doch die Kunst immer. Ja, man muss dazu wissen, dass nach dem Buch, das diesem Film zugrunde liegt, dass ein kranker Junge ist, der in Fieberfantasien lebt. Während der hier gesund gezeigt wird. Während der hier gesund gezeigt wird, nicht wahr? Und während hier das ausgespielt werden muss und durch einen Trick ausgespielt werden muss, was in der Fantasie des Jungen, wenn es geschildert wird, durchaus erträglich ist. Aber doch sehr rührend gezeigt wird. Ja, das ist ja das Schlimme, dass es rührend ist, nicht wahr? Na, ist ja auch ein Kind. Also wollen wir mal. Bitte, Herr Lemke. Herr Lemke, ja. Herr Professor, Monsignore sagte vorhin, dass viele von den Filmen in Italien, in Frankreich und in Spanien gedreht werden. Und ich glaube, hier müssen wir sehr gut unterscheiden, dass die katholische Kirche ihre Gläubigen mit sehr viel optischen Dingen umgibt. Das beginnt bei den Heiligenbildern und bei den Kerzen und beim Weihrauch und so weiter. Und diese Menschen, die diese Filme sehen, die sind das ja sowieso etwas mehr gewöhnt. Während wir hier in Norddeutschland und wir Evangelischen immer wieder wissen, dass man also solche Dinge nicht darstellen kann, dass uns letzten Endes immer nur der Glaube bleibt. Und Dinge, die mit dem Glauben etwas zu tun haben, kann man nicht optisch machen. Bitte, darf ich um Ihren Namen bitten? Meier. Herr Meier. Herr Meier gegen Herrn Lemke? Wie bitte? Sprechen Sie gegen Herrn Lemke und gegen Herrn Kaiser? Nein, nicht direkt so. Überhaupt nicht direkt dagegen. Und zwar muss ich doch sagen, dass hier ein Wunder wohl dargestellt worden ist. Und es kann sehr rührend dargestellt werden, es kann auch wesentlich anders dargestellt werden. Aber im Grunde genommen ist es doch irgendwie eine Gotteslästerung, wenn man so etwas darstellt oder so ähnlich jedenfalls. Ich meine, auch wenn das Wunder selbst geschehen ist, ist es ein. Und wenn es nicht geschehen ist, dann kann man doch nicht einfach sagen, ja, das hätte Gott auch noch fertig gebracht. Also das geht wieder ganz in der Richtung des schon angezogenen Puritanismus, den aber Herr Mogge so stark vertreten hat als Katholik. Herr Luft? Ich wollte bloß den Vorredner fragen, Don Camillo und Peppone, den wir vorhin schon erwähnten, kommen ja ähnliche Szenen vor. Das ist der Erwachsene, ganz richtig. Gibt ja vom Kreuz herab, und zwar auf heitere Weise, auf humoristische Weise, Christus Antwort dem Fernandel-Darsteller, dem Pfarrer in dem Film. Das war mir viel erträglicher als diese Szene hier, die so direkt anspielte. Und noch etwas, ich glaube, das Wunder im Film ist kein dramaturgisches Mittel, wenn der Film Film bleiben soll. Es ist keine Lösung. Und vielleicht darf ich noch etwas sagen. Bitte. Wir sprechen hier von Religiosität immer und haben eben eine Szene gesehen, die den Menschen direkt in seiner Beziehung zu Gott zeigt. Ich meine, und vielleicht ist das eine Lösung für dieses Gespräch, man kann im Film nur, wie es heute heißt, zwischenmenschliche Beziehungen darstellen. Und ich glaube zum Beispiel, dass die Darstellung wie in Faust im Nacken, in dem amerikanischen Film, wo ein Pfarrer durch den Film geht und nur durch die Art, wie er da ist, wie er selbstlos ist, wie er anständig ist, wie er ruhig ist, wie er den Menschen eine gewisse moralische Sicherheit zeigt, dadurch viel religiöser wirkt als die direkte Darstellung des Menschen zu Gott hin. Und ich glaube, da verschließt sich der Film und daran halte ich fest. Herr Luft, darf ich es in folgende Form zu bringen versuchen? Sie würden das Sakrale als Gegenstand der Filmkunst ausschließen, aber seine Wirkungen durchaus einbeziehen. Darstellbar finden, ja. Nicht wahr? Also, sodass die Religion nicht etwas wird, nach Ihrer Meinung, was also über dem Leben stünde und von ihm getrennt wäre, so wie in der Antike, wo man Göttern Opfer brachte, aber man konnte 20.000 Menschen gleichzeitig kreuzigen lassen, das spielte gar keine Rolle. Es war kein Zusammenhang. Ja. Sondern es ist der Zusammenhang da, aber Sie möchten nicht eindringen. Das wäre also die Position, die Sie einbeziehen. Von Mensch zu Gott einzubringen. Ja. Die Diskussion ging noch weiter. Wir kommen hier an das Ende unserer Sendung der Archivschätze. Sie hörten Religion und Kino, eine Diskussion aus dem Jahr 1959. Es diskutierten der Filmproduzent Hans Abich, der Pfarrer und Filmreferent der Evangelischen Kirche Werner Hess, Monsignore Kochs, damals tätig in der katholischen kirchlichen Hauptstelle für Film- und Bildarbeit, der Filmkritiker Friedrich Luft, Wilhelm Mocke, Filmkritiker der Kölner Rundschau und Axel Seeberg, Chefredakteur des Sonntagblatt. Es moderierte Eugen Kogon, Politologe, Publizist und damals Redakteur des Hessischen Rundfunks. Mein Name ist Christiane Kreiner. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Osterfest.